Sollen wir von Ende oder von Anfang? Die Letzten werden die Ersten sein. Von Ende. Von Ende. Gut, das ist ganz dicke. Der Buddha lehrt, wer Dana übt, wird zu Wohlstand kommen. Warum praktizieren die Superreichen diese Welt vor allem das Gegenteil Gier? Na, sehr gute Frage. Da muss man überlegen. Dieses Gesetz von Karma ist sehr, sehr schwer zu begreifen. Es ist wahr, dass die Reichen, viele von den Reichen, nicht alle, viele von den Reichen eben Gier. Das ist wahr. Wir können das feststellen. Nicht nur hier in Europa, in der ganzen Welt. Es ist einfach so. Aber die Reichen auch, was machen sie? Sie machen bestimmt Erfahrung von Leiden, oder nicht? Und diejenigen, die machen Erfahrung von Leiden und ein bisschen im Geiste sensitiv sind, die werden dann sich Mühe geben, damit sie nicht leiden. Und der Weg, nicht zu leiden, ist Loslassen. Genau so für die Reichen, genauso für die Armen, für alle. Das ist der Weg. Indem man loslässt, erfährt man wahre Freude. Ohne Loslassen kann man nicht wahre Freude erfahren. Und wenn man wahre Freude erfahren hat, wird man sich, wird diese Dana-Intelligenz wachsen. Dana ist immer mit Intelligenz verbunden. Wenn es nicht mit Intelligenz verbunden, dann ist es nicht wahre Dana. Damit Dana wird ein Parami, das ist sehr wichtig zu verstehen. Es muss welches Kriterium haben? Es muss haben das Kriterium, dass man die Früchte von Dana nicht erwartet, nicht darauf hält, sondern dass man auf die Früchte von Dana verzichtet für sich selbst und man gibt für die anderen. Das ist dann wahre Dana. Das ist dann reine Dana. Wenn Dana nicht rein wird, es wird nicht zu wahren Glücksgefühl führen können. Nur wenn Dana rein ist, wenn es tadellos, tadellos ist, tadellos, tadellos, tadellos, na prima, tadellos. Wenn es tadellos ist, wenn es nicht mit Selbstliebe verbunden ist, sondern wenn es auf Verzichtung von Selbstliebe basiert ist, solche Dana, dann bringt große Früchte. Wenn man reich ist und gibt für irgendwelche irgendetwas, damit man berühmt wird, und damit dann ist es nicht wahre Dana, die zu Freude führt. Obwohl man kann berühmt sein, man kann diese große Kaufleute, manchmal werden sehr berühmt, dass sie gute Taten machen, aber sie sind nicht imstande, eigene Gier dadurch zu bremsen, indem sie nicht richtige Motivation haben. Richtige Motivation ist, wenn richtige Motivation da ist, dann Dana wird, wenn schon nicht in diesem Leben, dann bestimmt im nächsten Leben wahres Glück bringen können und diese Dana dann zählt. Dass man reich wird durch Dana ist nicht Ziel von Dana. Ziel von Dana ist, dass man Alobha, Alobha heißt Begierdelosigkeit, dass man Begierdelosigkeit übt. Indem man Begierdelosigkeit übt, wird man immer reicher im Herz. Das ist die Tatsache, dass jeder von uns erfahren kann. Jetzt, wenn jemand ist reich geboren, reich und wird, hat Begierde, er ist arm im Herz und er wird immer leiden. Wenn nicht in diesem Leben, im nächsten Leben sicher wird er viel, viel leiden durch sein Gier erleben müssen. Das ist Gesetz von Karma. Es ist nicht so, dass wenn jemand reich ist und hat noch Begierde, dass er nicht die Folge davon tragen wird. Er wird die Folge davon tragen und er trägt sie schon jetzt. So muss man denken. Dann die, wird man verstehen, die Schönheit von Dana. Wenn man sich beschäftigt mit diesen Sachen, warum die Leute, die reich sind und noch Begierde haben und so, warum ist es so, dann wird man nie die Schönheit von Dana verstehen können. Dana ist da, damit man wahres Glück erfährt. Und wahres Glück ist immer mit Begierdelosigkeit verbunden. Mit Begierden wird man nie wahres Glück erfahren können. Ist das klar? Mitgefühl, Karuna, scheint eine Hauptmotivation zu sein, der den Bodhisattva-Weg zu gehen. Warum ist es dann keins der 10 Paramis? In der Theravada-Tradition es ist sehr wichtig zu verstehen, dass Metta wird in Theravada-Tradition wie auch eine von den Paramis. Und Metta ist sehr eng verbunden mit Karuna. Es ist sehr schwer zu unterscheiden zwischen Metta und Karuna. Zum Beispiel nehmen wir eine schöne Geschichte von den Jatakas. Der unsere große Held war zum Beispiel mit Affe-Geschichte oder Elefant-Geschichte. Was ist besser? Elefant? Na prima. Ich mag auch Elefanten. Elefant-Geschichte, ja. Also es gab Wir können noch abstimmen. Parlament, ja. Das ist demokratisch. Neue bayerische Parlament. Ja, Elefant, schöne Geschichte. Also es gab ein sehr grausamer König. Grausame Regierung, grausamer König. Und diese grausame Regierung, grausame König, was hat er gemacht? Er hat 500 Menschen in die Wiste verbannt, dass sie da sterben. Weil er war verdächtig, dass sie gegen etwas gegen den Staat planen, und dass die seine Macht wird dadurch unsicher. Und dann er fürchtet Reaktion von der Bevölkerung, dann einfach er hat sie verbannt in die Wüste mit dem Gedanke, dass da werden sie ruhig sterben und dann habe ich Ruhe. Dann diese 500 Menschen befinden sich in der Wüste ohne Wasser. Und wer kommt da? Unser Held, der große Elefant, sieht diese miserable Menschen in der Wüste. Dann, was spürt er? Karuna, Mitgefühl. Dann geht er zu den Menschen und sagt, liebe Freunde, was ist euch passiert? Was ist da? Sie sagen, und der König hat uns verbannt, zu sterben, dann wir sind verloren, wir wissen nicht, was zu tun. Aber meine Kinder, es ist, nehmen Sie das nicht so ernst. Ich helfe euch. Er sieht sie wie eigene Kinder. Was spürt man zu den eigenen Kindern? Metta, Liebe. Dann er sagt, dieser Bodhisattva, er hat immer die Einstellung von Bodhisattva, heißt auf Sanskrit Vatsa Ashaya. Vatsa heißt auf Hindi Bacha. Und er weiß, was Bacha ist. Ein Kind, Kinder. Er denkt, alle Wesen sind seine eigenen Kinder. Deswegen die Sadhus auch heißen Baba oder Papa, was heißt auch Vater, indem sie großes Herz haben und alle Wesen werden für sie Kinder. Das ist der weise Sannyasi. Das haben wir zu lernen. Wenn wir so sind, dann sind wir wahren Sannyasis, wahre Nekama. Wenn alle Wesen, nicht nur Menschen, für uns eigene Kinder sind. Was ist das? Viele Kinder. Metta. Wir rezitieren jeden Tag. Was rezitieren wir? Mata Yatha Sayamputam. Das ist das. Wie Mutter eigene Kind, nur einziges Kind, und alle Wesen sind einziges Kind von einem Bodhisattva. Dann, was spürt unsere große Held, Elefant? Ah ja, meine Kinder, was ist euch passiert? Nehmen Sie das doch nicht so übel, sein. Alles wird in Ordnung sein. Warten Sie ruhig, ich zeige euch den Weg. Dann Sie folgen mich einfach, und wenn Sie zu dem Felsen, da sehen Sie in der Ferne, sehen Sie einen Felsen. Wenn Sie diesen Felsen gesehen haben, dann gehen Sie nach rechts. Wenn Sie nach rechts gehen, dann finden Sie einen Weg nach so großer Distanz. Dieser Weg dann führt zu Wald. Dort finden Sie einen Fluss auch. Dort können Sie trinken. Keine Sorgen. Und dann gehen Sie durch diesen Weg, kommen Sie zu einem Dorf. Dort finden Sie bestimmte Hilfe, nehmen Sie das nicht so ernst, Sie werden bestimmt gerettet. Dann, er geht vorne, dann er kommt zu den großen Felsen, dann auf, wo sie sich biegen sollen, er steigt auf den Felsen, er wirft sich von den Felsen, damit er als Nahrung für diese 500 Menschen dienen kann. Die essen dann sein Fleisch, bekommen etwas Kraft, dann folgen sie den Weg und kommen sie in Sicherheit. Dann immer, das sieht man sehr klar, diese Karuna und Metta sind immer miteinander verbunden. Nur wenn man Metta übt, man wünscht den Wesen, indem man sie sieht als eigene Kinder, man wünscht immer was Gutes, Glück für die Kinder, indem man Karuna übt, man sieht sie als Wesen, die leiden. Aber die sind sehr eng verbunden. Auf Chinesisch gibt es ein Wort, Zipei, was heißt zusammen. Man, nicht wahr? Man kann nicht, in Chinesisch wird nicht unterschieden, klar, die zwei sind, werden dann ein Wort. Metta Karuna. Okay. Auch wenn es nur Namen und Konzepte sind, hinter denen kein wahrer Wesenskern zu finden ist, so bilden doch die Anfangsbuchstaben der hier verweilenden Mönche in der Reihenfolge ihre Seniorität, das Wort Dank. Da muss man untersuchen, was für Bedeutung da ist. Vielen muss im Geist hinzugefügt werden. Zufall oder karmische Verstrickung. Was ist das für eine Frage? Überlassen wir Jnana Bodhi. Der ist der Abt. Finde ich schon bemerkenswert. Ist doch kein Zufall, oder? Was kein Zufall? Dass die Anfangsbuchstaben Dhammadipa D, Anuruddha A, Jnana Bodhi N, Kachayana K, Dank. Dank. Na prima. Es gibt eine Jataka-Geschichte. Soll ich? Ich kann erzählen Jataka-Geschichte. Ja? Das gehört zu Panya Parami. Wir sprechen über Panya Parami. Es gab ein Mönch, dessen Name war Papaka. Papaka heißt der Üble, oder? Papa ist Sünde, der Sündevolle. Und diese damals, der Bodhisattva war ein Lehrer und er hatte viele Schüler, Sannyasis. Ein von denen, er hieß Papaka. Und der sehr gute Mönch Papaka war kam zu dem Bodhisattva, zu dem Lehrer und sagte, lieber Lehrer, ich bitte, bitte, ich möchte meinen Namen ändern. Diese Papaka, das gefällt mir nicht. Wenn ich sage, dass ich Papaka bin, ich weiß nicht, was die anderen denken. Bitte geben Sie mir einen anderen Namen. Dann er sagt, na gut, mein Freund, gehst du bitte in die Welt jetzt und suchst du dir einen Namen, die dir passt. Dann er sagt, okay, aber du musst deine Augen öffnen und deine Ohren öffnen und ein bisschen Intelligenz anwenden. Und du wirst schon sehen. Na gut, der gute Schüler geht in die Welt, kommt in einem Dorf und da sieht er, die Menschen tragen eine Leiche. Und so wie in Indien Gewohnheit ist, Ram, Ram, Satya Hai, Ram, Ram, Satya Hai, Ram ist die Wahrheit. Es ist gestorben, der möge er zu Himmel gehen, mit Rama zusammen sein. Na gut, dann er fragt, ah ja, was ist geschehen? Dann unsere liebe Vater, unsere liebe Verwandte, unsere liebe Bruder ist gestorben. Der liebe Menschen, wie hieß er? Er hieß Jivako. Was heißt Jivako? Er lebt. Wie ist das? Er heißt Jivako, er lebt, aber er ist tot. Er muss etwas nicht stimmen. Dann er geht weiter. Und was ist die Geschichte? Er sieht er sieht eine Frau, die sehr, sehr weint und sehr, sehr, sehr bedrückt ist und die Haare so und blaue Gesicht und so. Und dann, was ist los mit ihr? Sie sagt, naja, bei ihr ist, die Kinder sind gestorben, ich weiß nicht, was alles geschehen ist. Und ja, das ist schade. Wie heißt sie? Die Glückliche. Suki heißt sie. Oh, dann. Ja, denkt, ah ja. Der Tote heißt Jivako, diese unglückliche Frau heißt Suki. Naja, ich lieber heiße weiter Papako. Ich ist schon in Ordnung. Dann kommt er zurück. Na, hast du gefunden deinen Namen? Welchen Namen möchtest du? Na, ist prima, ich heiße Papako. So ist das. Na gut. Liebe Bhante, bitte erkläre die Begriffe Bewusstsein, Geist, Denken noch einmal, auch in der Beziehung zu untereinander. Es gibt Verwirrung in Bezug zu den Begriffen. Es ist kein Wunder, weil in der Pali- oder Sanskrit-Sprache gibt es so viele Wörter für Geist, die in Westen. Wir haben uns viel mehr mit materiellen Sachen beschäftigt. In Indien haben sie sich die Menschen viel mehr mit Geist beschäftigen. Deswegen die Analyse des Geistes ist viel, viel feiner. Für viele, viele Ausdrücke in Sanskrit und Pali finden wir kein passendes Wort. Auch in Deutsch, was in Europa ziemlich sehr philosophische Sprache betrachtet wird, findet man einfach nicht. Also für Geist, Bewusstsein, Denken, in der Pali-Sprache, die Hauptwörter für diese Sachen ist Chitta, Manas oder Mano und Vijnana in Pali-Sprache. Wenn Sie Abhidhamma studieren, Dhamma Sangani, Sie finden viele, viele andere Synonyme unter Denken, Geist und so weiter, aber das sind die Hauptworte. Und sie werden erklärt als Synonyme in der Theravada-Tradition. Nur, wenn man spricht von Chitta, Chitta hat zwei etymologische Derivationen. Eine ist von dem Wurzel Chinteti, was heißt denken. Andere ist von dem Wurzel Chinoti. Chinoti heißt akkumulieren. Also, wenn man über Chitta spricht, das hat diese zwei Konnotationen. Chitta ist das, was denkt und was akkumuliert. Was akkumuliert was? Was akkumuliert? Kamma. Unsere Taten werden in Chitta akkumuliert. Deswegen wird, wie erklärt zum Beispiel in Mahinda, in Milinda Panya, die Chitta erzeugt Kamma und Kamma wieder erzeugt Chitta. Das ist Samsara. In Chitta sind die Kammas akkumuliert und die Chitta aufgrund von den Samen, von den Taten, wieder erzeugt neue Taten. Das ist Fluss von Bewusstsein. Dann gibt es ein anderes Wort, Manas. Manas ist Manyate iti Manas. Manyate ist das, was ist ein wodurch man überlegt, wodurch man denkt. Verstanden. Diese in Pali-Sprache auch sehr wichtige Manyati, das ist mit Vorstellung von Ich auch verbunden. Manyati ist verbunden mit Mana. Es ist verbunden mit Idee, dass man über Gedanken nachdenkt und wieder grübelt oder so, kann man so sagen. Und von Denken auch ist Ich erzeugt. Dass auch diese diese Konzept, in dem es Manyate ist auch mit Mana verbunden, das kommt zu. Der erlöste Mensch unterscheidet sich von dem nicht erlösten Mensch eben in dem, dass der erlöste Mensch, er manyate nicht. Ermanyati nicht, das bin ich, das gehört mir, das ist ein Teil von mir, ich bin ein Teil von das. So, obwohl er benutzt auch die Worte ich und so weiter, so wie Papaka heißt Papaka, aber er hat gar keine, er sieht das nur als Konzept und nichts mehr als das. So wie Name Papaka oder Glückliche oder der Lebende, ist nur Name. Aber hinter der Namen, er sieht keine wahre Realität. Das ist Zustand von einem, der eine Realisierung, durchgeführt hat, ne? Eine Realisierung realisiert hat. Gibt es nicht bessere? Der realisiert ist. Der realisiert ist. Na prima. Der realisiert ist. Also dann haben wir Manas. Dann haben wir Vijnana. Vijnana ist Vijnana. Das, was unterscheidet. Vijanati iti Vijnanam. Vijanati heißt unterscheiden. Vi ist immer trennen. Diese Upasarga, wie sagt man Upasarga? Präfix. Vi ist entweder deprivativ, nein, oder ist trennen. So wie Dhamma Vichaya. Die Trennung von der Analyse ist Trennen, nichts anderes. Also das, was unterscheidet die Objekte, das ist dann, heißt Vijnana. Diese, in der Theravada-Tradition, diese drei werden erklärt als Synonyme. Und sie enthalten, wie in Abhidhamma erklärt, diese drei haben Aspekt von Instrument von Denken, was ein sehr wichtiger Aspekt ist, und auch das, was sozusagen Denken verursacht oder das, was bringt Denken zustande. Und auch das, was die Objekte unterscheidet. Wir leben dadurch, dass wir die Objekte unterscheiden. Deswegen diese Vijnana oder Manas oder Chitta wird auch Ahara, Ernährung. Ohne diese Ernährung, wir können nicht leben. Und indem wir daran anhaften, indem wir anhaften an vier Ernährungen, an festes Ernährung, an Berührung, und an Wille und an Geist. Wir setzen fort in diese samsarischen Leiden. Also ohne Ernährung von Geist, wir können nicht leben. Ohne festen Ernährung, wir können leben schon lange, nicht sehr lange. Kachayana, wie lange? Ich weiß nicht, ich habe nicht experimentiert, aber schon, es gibt Nach der Tradition der Jesu hat 40 Tage gefastet. Und es gibt Yogis in Indien, die das auch so lange geschafft haben. Ich nicht. Also ohne Berührung kann man nicht lange durchhalten. Man braucht Berührung, damit man lebt. Ohne Wille, wie lange kann man durchhalten? Und ohne Geist nicht mal ein Kshana, ein Moment, das so winzig ist, wie in einem Finger schnupsen. Ein Auge zwinkern. In Fingerschnupsen die Lehre Abhidhamma nach befinden sich mehrere Tausende, mehrere Hunderttausende von diesen Kshanas, Kana. So schnell ist der Geist. Also wir können nicht mal ein Kshana ohne Geist existieren. Indem wir an diese vier Sorten von Ernährung anhaften, wir setzen fort in Samsara. Mit Berührung ist körperliche Berührung gemacht. Auch geistliche Berührung. Ohne Berührung, wie kann der Geist unterscheiden? Sechs Sorten von Sinnen, sechs Sorten von Berührung. Ohne Berührung kein Geist. Ohne Wille auch kein Geist. Und ohne Geist natürlich kein Geist. Ja, ja. Weil wir auch der Citta auch als Herz übersetzen. Citta ist auch Herz, richtig. Aber meistens für Herz, es ist wird Hadaya. Hadaya, es gibt eine schöne Jataka-Geschichte über Vidura Jataka. Das muss man erzählen. Soll ich erzählen oder lassen wir für morgen? Oder morgen? Lieber heute erzählen? Sehr berühmte Jataka. Der Bodhisattva war ein großer Weiser in diesem Leben, bekannt in ganz Indien als der weise Vidura. Sein Ruhm verbreitete sich auch bei den Nagas, bei den Adlern, bei den Naga, wie sagt man, bei den Drachen, bei den Drachen, bei den Nagen, bei allen diesen mythischen, bei den Dämonen. Alle haben seine Weisheit gepriesen. Na prima. Dann, indem er war so berühmt, diese Königin von den Nagas, Königin von den Nagas, als sie schwanger wurde, der König hat sie gefragt, Liebe, was hast du für Wunsch? Ich erfülle dir alles. Dann sie hat gesagt, ich habe so viel gehört, auf der Erde gibt es diese weise Vidura, ich möchte sein Herz essen. Dann er sagt, aber Liebe, das ist dir doch nicht mehr, ne, das ist doch nicht möglich. Aber mein lieber Mann, wenn ich das nicht bekomme, ich sterbe, gleich. Dann der liebe König, ganz betrübt. Dann was macht er? Er hat einen großen General, der so stark ist, wie 100 Elefanten zusammen. Und dieser General, er ist verliebt in die Tochter von der Königin und von dem König, die heißt Vimala, die Reine. Er einfach muss sie haben. Dann er sagt, na gut, lieber König, ich kann den Wunsch erfüllen. Ich bringe das Herz von diesem berühmten Weisen. Vorausgesetzt, du gibst mir deine schöne Tochter, in der ich verliebt bin. Nein, natürlich, nimm sie. Gebe ich dir gleich, bringt es schon. Dann er geht gleich, die Nagas können ändern seine Gestalt. Dann er geht gleich zu dem König von Benares, bei dem sich diese berühmte Weise befindet. Und in dieser König hat eine Schwäche. Welche Schwäche? Er ist ein, hat Leidenschaft für Wolfsspiel. So wie in Mahabharata, der Yudhishthira hat alles, sein Reich, eine Frau, einen Bruder, alles hat er verloren. Dann, der hat auch so eine Leidenschaft. Dann was passiert? Der kommt, der Punaka, General Punaka, er kommt als berühmter Lehrer und Würfelspieler und sagt, er möchte mit dem König spielen. Na, der König ist sehr erfreut. Dann er macht Bette und wieder Bette und wieder Bette. Manchmal, damit er sich freut, er lässt ihm einmal gewinnen, dann aber wieder nimmt er alles. Dann, er hat nichts mehr zu betten, dann er sagt, jetzt spielen wir für Vidura, der Weise. Wenn sie verlieren, sie müssen mir den Weisen geben. Dann er sagt, weil er so in der Spiel so sucht, dann okay, spielen wir für ihn. Dann natürlich verliert er. Die Nagas können schon gute Tricken. Ganz schlaue Nagas. Mit den Nagas, bitte. Müssen Sie sich aufpassen, wenn Sie sie treffen. Na, was passiert? Dann er muss ihm Vidura geben. Und dann weint er, ja, meine Liebe, ich habe dich in Würfel verspielt. Er sagt, Vidura, mach dir keine Sorgen, hey, gute König, ich komme wieder zurück. Wie kannst du wieder zurückkommen? Sie bringen dich weg. Na, mach dir keine Sorgen. Okay, ich gehe mit und komme gleich zurück. Dann er nimmt ihn, weil er so stark ist, er fliegt, nimmt ihn und dann, wenn sie zu den Himalayas kommen, dann er setzt ihn auf einen Felsen und er wird ihn täten. Und unterwegs, er hilft ihn auch, der gute Weise, weil er weiß genau, was ihn erwartet. Und er hat ihm geholfen irgendwie, sehr geschickt, indem er ihn beeindruckt, er hat etwas gefragt und so. Dann er will ihn täten und dann er sagt, ist das für... hast du keine Dankbarkeit und so, dann er fängt sich an zu schämen und dann er fragt ihn, was willst du? Ich will dein Herz. Na okay, ich gebe dir, bitte nimmt er sie, dann schämt sich noch mehr. Dann sagt er, okay, bitte gehen Sie zurück, ich bringe sie zurück, ich will sie nicht töten. Dann er sagt, jetzt bring mich warum willst du mein Herz? Ich will diese Tochter haben. No, das ist Kleinigkeit. Ich helfe dir. Gehen wir zu dem Nagerkönig und du bringst mich hin und mach dir keine Sorgen, alles wird okay. Dann ja, geht mit Punaka zu dem Nagerkönig und der Bodhisattva erzählt ihm sehr weise Geschichten und gibt ihm Ermahnung, wie man ein guter König sein soll. Und sie erfreuen sich so, dass er ihm gibt diese Kronjuwel. Die Kronjuwel von Naga, sehr berühmt. Nur diese Kronjuwel, was man sich immer wünscht, gleich ist es da. Sieht man in dem Juwel. Dann ergibt ihm diese Juwel und dann er sagt der Königin, dass der Weise ist da dann die Königin sagt, jetzt verstehe ich, das Herz von den Weisen ist Weisheit und Weisheit lässt sich nie, niemand kann Weisheit, wie sagt man, sich einverleiben, dass sie verwehrt den Bodhisattva und gibt ihm dann auch alles, was sie geben kann und er auch ermahnt sie, dass sie gute Königin wird und gibt Segnen. Dann sieht er in dem Juwel und ist er gleich sind sie wieder da bei den Kindern. Ich bin wieder zurück. Und der Punaka bekommt die Tochter, der freut sich wie verrückt. Und der gute König bekommt diese Juwel und dann der Vidura wird noch mehr verehrt als früher. So ist die Geschichte. Also das Herz von den Weisen ist Weisheit. Das ist die wahre Herz. Und jetzt, indem wir ein bisschen gesprochen haben über Vijnanavada. In Vijnanavada Chitta heißt Alaya Vijnana. Chitta und Alaya Vijnana ist dasselbe. Alaya Vijnana heißt das Bewusstsein, das die Welt und Körper appropriiert. Kann man so sagen? Appropriiert ist nicht gut. Wir können kein Lateinisch. Wir können kein Lateinisch. Wie sagt man? Appropriiert. Wie sagt man? Angemessen. Nein, Ali. Angemessen. Das heißt angemessen, aber das wird es nicht sein. Das passt nicht angemessen. Nein, appropriate heißt aneignen. Das ist das Wort. Aneignen. Das ist das. Wie war der ganze Satz hier nochmal zu verstehen? Alaya Vijnana ist das, was aneignet. Die Welt und den Körper. Die Welt und der Körper sind in Alaya angeeignet, kann man sagen. Alaya heißt die Bleibe. So wie Himalaya. Hima heißt Schnee. Alaya, Bleibe von Schnee. Alaya ist indem wir Bleibe in der Welt haben, wir haben Geist. Geist ist unsere Bleibe in der Welt. In diesem Geist ist dann, dieser Geist kann dann die Welt aneignen. Wenn wir keinen Geist haben, wir wissen nichts von der Welt. Die Funktion von Geist ist die Aneignung von Körper und von Welt. Und wie wir Welt und Körper erfahren, hängt davon ab, von den Samen, von unseren früheren Taten, von unserem Karma, die in diese Alaya dann angeeignet sind. Und Alaya dann erzeugt, es ist das, was Adana, es heißt Adana, das, was aneignet, und es ist auch das, was projiziert. Projizieren? Also, es hat zwei Funktionen. Aneignen und projizieren. Ist das ein besseres Wort auf Deutsch für projizieren? Ja, ist schon gut. Ist gut? Mhm. Appropriieren sagt man nicht? Nein, in der Schweiz vielleicht. In der Schweiz sagt man. Man versteht es auf jeden Fall. Na, die Schweizer sind international. Ja. Dann Manas. Alles. Manas ist das, was sieht diese Alaya Vijnana. Was ist basiert in Alaya Vijnana und appropriiert dann diese Alaya Vijnana als Selbst. Es wird durch Denken definiert als das, was über Alaya Vijnana denkt, als Selbst. Und indem es denkt über Alaya Vijnana als Selbst, es ist immer mit Selbstliebe, mit Selbst, Selbsterhöhung, ja, kann man sagen. Selbstliebe, Selbsterhöhung, in diese Qualitäten verbunden. Und Manas ist dann die Grundlage für die sechs Sorten von unterscheidenden Bewusstsein. Die heißen dann Vijnana. Also Vijnanas sind basiert in Manas. Und Manas ist basiert in Alaya. Manasikara gehört auch zu allen. Ohne Manasikara kein Bewusstsein, kein Chitta, kein Manas, kein Vijnana. Es gehört zu jeder Form von Bewusstsein. Ohne in Geiste machen gibt es kein Bewusstsein. Diese Alaya hat auch Manasikara, Manas hat auch Manasikara, Vijnanas haben auch Manasikaras. Alle haben. Aber wir werden jetzt nicht, wir haben so viele andere Sachen, wir machen weiter. Sie können dann nachschlagen, wenn Sie über Vijnanavada Interesse haben. Es gibt sehr berühmte Buch von Xuanzang, die heißt Vijñaptimātrata Siddhi. Dort werden alle verschiedene Gedanken über Alaya, was Alaya ist, wie interpretieren zusammen gesammelt verschiedene Philosophen, was sie über Alaya. Eine eher kunstgeschichtliche Frage, dann das ist nicht so gut. Wenn wir uns jetzt auf der Kunstgeschichte beschäftigen, kommen wir nicht weiter. Warum wird Buddha in alten Darstellungen mit überlangen der Ohrläppchen. Diese. Na, das ist nicht so wichtig, aber die gehören zu diese 32 die Zeichenmerkmalen von dem großen Mann und 80 Nebenmerkmalen, das gehört dazu. Es ist nicht mit Buddhismus zu tun, es kommt eigentlich von vedischer Tradition. Das sind die Merkmale von einem, auch von einem Weltherrscher, der hat diese Merkmale. Das ist alles Produkt von guten Taten in den früheren Leben. Bei den Maasai in Ostafrika, boah, da sind wir sehr weit gegangen. Lieber bleiben wir hier. Ist das ein Schönheitsideal? War das in Indien ähnlich? Das kommt aus vedischer Tradition. Okay. Liebe Bhante Dhammadipa, danke schön. Was ist das konkrete Meditationsobjekt bei der G-Meditation? Na gut, bei G-Meditation, man kann je nachdem, was man übt, wenn man mit Atmen übt, dann kann man Atmen-Meditation fortsetzen, das ist auch prima. Wenn das nicht so gut geht, dann kann man sich an einfach konzentrieren, an Gehen und bei Gehen bleiben, nicht zulassen, dass die Gedanken stören. Wenn man über Vipassana meditiert, dann meditiert man über die Elemente, indem bei Heben von den Fuß die leichte Elemente werden überwiegend, bei Legen von dem Fuß die schweren Elemente, dann kann man betrachten Wechsel von den Elementen und dann geht man in Vipassana-Meditation. Okay. Liebe Bhante Dhammadipa, wie übe ich mir selbst eine Insel zu sein, mir selbst eine Zuflucht? Na prima, sehr gute Frage. Mit Achtsamkeit und klar, wir haben das schon erklärt, Achtsamkeit und Wissensklarheit macht einen zu eigenen Insel und zu eigene Zuflucht. Deswegen die letzte Anweisungen von Buddha, Appamadena Sampadeta, bitte ohne Nachlässigkeit geben Sie sich Mühe, dass Sie in diesem Zustand bleiben von Achtsamkeit und Wissensklarheit. Ohne Achtsamkeit und Wissensklarheit keine wahre Erkenntnis in Shamatha, genauso wie in Vipassana, kann zustande kommen. Nur indem man Achtsamkeit übt und Wissensklarheit übt, wird man davon bewusst, dass Alle Phänomene, die man erfährt, sind vollkommen ichlos und gehören mir nicht. Ich bin nicht das, ich bin nicht in denen. Wenn man das erfahren hat, wird diese Bürde von Leiden, kann man dann beseitigen und in eins mit der Wahrheit sein. Mühen und Plagen seit 25 Tagen ohne zu klagen. Na prima. Dürfen wir uns dafür anerkennen und etwas gleichmütig freuen? Na, hängt nicht von mir, hängt von dir ab. Was soll ich sagen? Wie wird man glücklich, wenn man sich täglich nur pflichtbewusst und diszipliniert mühen soll? Das ist ganz einfach zu beantworten. Die Disziplin selbst ist Glück. Wenn man das nicht weiß, das heißt, dass man nicht diszipliniert ist, dann der Affengeist ist noch zu stark. Deswegen, man kann nicht erfahren, das Glück von Disziplin. Disziplin ist nichts anderes als Glück. Diejenigen, die diszipliniert sind, sind eben die Glücklichen. Die nicht diszipliniert sind, sind die Unglücklichen. Und die soll man bereuen und mit Mitleid betrachten, weil sie haben sich früher, jetzt und in Zukunft, solange sie sich nicht disziplinieren, so großes Leiden erfahren müssen. Ja? Sie werden, solange sie sich nicht disziplinieren, immer weiter die so große Bürde von Leiden erfahren müssen. Disziplin, wenn man sich selbst, Buddha sagt, auch wenn man 1000 Feinde in 1000 Schlachten besiegt hat, es zählt überhaupt nicht verglichen mit dem, wenn man sich selbst durch Disziplin besiegt. Das ist das wahre Glück. Jemand, der das schreibt, dann muss noch sich viel Mühe geben. Aber die Gefahr besteht doch auch, dass man zu viel Disziplin, also zu streng mit sich selber ist, oder? Also, das, Weisheit ist Disziplin auch. Ja, das hängt doch dazu. Weisheit ist nichts anderes als Disziplin. Samadhi ist auch nichts anderes als Disziplin. Das ist klar. Disziplin in dem besonders hier in Deutschland, Disziplin ist verbunden mit Militärdisziplin, mit solchen Einstellungen. Das ist vollkommen falsch, das ist nicht Disziplin. Das ist einfach, wie sagt man? Konformität. Die wahre Disziplin kommt von Herz. Nicht deswegen der einzige Weg zu Glück ist, seinen eigenen Geist zu bewachen. Kein anderer Weg. Das ist die wahre Disziplin. Was kann als Unterstützung auf dem Weg hilfreich sein? Ich habe das schon beantwortet, indem man durch Achtsamkeit und Wissensklarheit den Geist Affegeist bewacht, wird der Affegeist bezähmt und dann bringt er Chittang Guttang Sukhavaham. Chittam Rakeya Medavi Chittam Guttam Sukhavaham. Chappalam Injitam Chittam. Diese Chappala, wie Fisch auf dem Lande. Was macht Zappel. Fisch? Zappeln. Diese zappelte Geist, der der Weise bewacht über ihn, indem er weiß, dass der Bewachte, nur der bewachte, gut bewachte Geist, das Sukha, das Glück, erzeugen kann. Bitte, bitte nachdenken. Okay. Zappeln. Zappel Philipp. Zappelte Geist. Zappelnde Geist. Das muss ich. Fast das gleiche Wort auf Pali. Chappala. Chappala. Etwas kann, mag sein, dass es verwandt ist irgendwie. Können die einzelnen Jhanas je nach Stärke der Konzentration in verschiedenen tiefen Intensitäten wahrgenommen werden? Natürlich. Wir haben schon darüber gesprochen, diese Jhana ist ein langer Weg. Erst nur macht man Erfahrung davon. Wenn man davon Erfahrung gemacht hat, das ist natürlich sehr wichtig, indem man diese Ebene von Bewusstsein für Vipassana benutzen kann. Aber Training in Jhana ist lange, lange Weg, damit man spontan und ohne Anstrengung lange, lange in Jhana bleiben kann. Muss man sich lange, lange Zeit intensiv mit Meditation beschäftigen. Und wenn man das erreichen möchte, dass man tagelang oder mindestens 6 Stunden in Tibet, wenn sie Retreat machen, Samatha-Retreat, dann nur diejenigen, die 6 Stunden im Zustand von Jhana bleiben können, ohne Unterbrechung, sind diejenigen, die die Samatha-Bleibe etabliert haben, sonst nicht. Wenn man Samatha übt als in den südlichen Buddhismus, was wir üben, ist nur zappelige Jhana. Wenn man wirklich Meisterschaft in Jhana erreichen möchte, muss man in Geschiedenheit, so wie es in einer Höhle, in Grotte und lange Zeit sich damit beschäftigen, bis man dann diese Bleiben von Samatha gemeistert hat, damit man mindestens 6 Stunden in Samadhi ohne Anstrengung, jegliche Anstrengung, das ist nur Anfang. Wenn man weiter ist, es gibt Leute, die 25 Jahre, ich habe das die Chance gehabt, solche Leute zu treffen. 25 Jahre setzen sie in Dunkelheit, damit sie meistern diese das ist nicht so leicht. Ich habe gehört, dass wenn man ein Arahat wird, man 7 Tage Zeit hat zu ordinieren und Mönch zu werden. Wo haben Sie solche... Ansonsten würde man sterben müssen. Der Grund sei wohl der, dass der Selbsthaltungstrieb erloschen ist und man zum Beispiel leicht von Autos überfahren oder irgendwo. Machen Sie sich bitte keine Sorgen. Wenn Sie Arahat werden, werden Sie nicht von Autos. Stimmt das? Könnten Sie das bitte erläutern? Der Arahat wird nie von Auto gefahren, aber der Arahat, indem er die Begierde aufgegeben hat, Tanha aufgegeben hat, natürlich kann nicht mehr, hat keine Lust mehr zu arbeiten, keine Lust, Lust ist nicht ein gutes Wort. Ja. Er ist deswegen ein Arahat, leider in unseren Bedingungen für in Deutschland und ist noch ein bisschen besser, aber in Tschechien ein Arahat wird sehr schlechte Zeit haben. Wenn er in die Kneipe geht zu betteln, dann wird er bestimmt einiges erleben müssen. Also Arahat ist dann kann nur existieren, wenn die Lehre von Buddha ist noch stark und wenn es Laiengemeinde existiert und die unterstützt und so. Deswegen wird auch in den Bedingungen für Erlösung wird auch erwähnt in Yogacara Bhumi Shastra, dass man wird geboren in Madhya Desha, in, das heißt in Indien oder in einem Land wo, wie Indien damals, wo die Laiengemeinde hat die Bedingungen. Sonst, wenn die äußeren Bedingungen nicht da sind, wird man nicht ein Arahat werden können. Man kann bis Anagami sein. Der Mahinda, wenn er nach Sri Lanka seine Mission, dann er ist mit anderen sehr erfahrenen Mönchen, die damit sie ihnen helfen können, obwohl sie schon Anagamis waren. Sie haben die Robe abgelegt, damit sie helfen können und mit den Leuten sprechen. Und weil für Arahat ist sehr schwer zu sagen, was praktische Sachen und so. Und dann, wenn die Sri Lanka-Gemeinde wurde dann gegründet. Ich muss dich da, glaube ich, unterbrechen, weil vom Buddha ist er überliefert, der hat sich ja auch um alles gekümmert. Der hat ja genaue Anweisungen gegeben, was wie die zu bauen haben und was für Toiletten, und also hat er jede Kleinigkeit hat er sich ja gekümmert und hat auch Kranke versorgt, und er war ja nicht nur Arahant, er war ja Buddha. Also, das ist wahr. Aber nicht alle Arahants sind Buddhas. Nicht alle Arahants haben diese Fähigkeiten. Viele Arahats, deswegen wahrscheinlich gibt es am Anfang, ich denke, gab es keine Mahayana, keine Hinayana. Aber viele, viele von denen, die ordiniert haben, waren nicht fähig, sich mit den täglichen Sachen auseinanderzusetzen. Und die Gemeinde, diese Regeln für die Mönche, dass sie nicht arbeiten können, Pflanzen nicht, das sind die Vorstellungen von die Herrschenden, von den Brahmanen, die dachten, dass der ideale Asket ist einer, der nicht arbeitet. Und der nicht, die haben diese Vorstellung noch unterstützt. Aber es ist auch überliefert, dass ganz große Mystiker immer sehr praktische Menschen sind. Natürlich, sehr praktische Menschen sind. Mystiker sind sehr praktische Menschen. Die Mönche waren auch sehr praktische Menschen. Aber sie waren auf diese Laiengemeinde abhängig. Ohne Laiengemeinde, sie können kaum Arahat werden. Arahat ist sehr schwer für einen Arahat zu arbeiten. Weil er hat sehr sensitive Geist. Und in dem der Arahat ist er befürchtet nicht Tod. Sondern es mag sein, sie würden lieber sterben, als arbeiten gehen oder etwas so machen. Der Arahat ist einer, der vollkommen Furcht von Tod überwunden hat. Und wenn ich heute sterbe, ist egal. Dann sitzt er da. Aber dann war das schwierig. Am Anfang sind ja ganz viele und schnell Arahants geworden. Weil damals die ersten waren sehr motiviert. Später, der Buddha wurde sehr bekannter Lehrer. Alle Reichen geben so gute Gaben. Dann später, die Mönche hatten nicht alle so reine Motivation. Die ersten Mönche waren alle durch 100% reine Motivation. Später nicht mehr. Deswegen immer mehr und mehr Regeln. Das ist auch in Vinaya geschrieben. Am Anfang gab es keine Regeln, weil alle waren realisiert. Und dann wozu Regeln für die realisiert? Die machen keinen Unsinn. Aber die werden alt und leben jahrzehntelang als Arahants. Aber die werden alt und leben jahrzehntelang als Natürlich, Arahants. Die lebten, weil sie hatten auch Samaneras, die sie um sie kümmern, und sie hatten die Laiengemeinschaft, die sie um sie kommen. Deswegen, sie hatten nicht viele Probleme. Der Buddha war sehr berühmt. Und er war der Ratgeber von den Königen. Von was ist es abhängig? Muss abhängig sein. Das ist abhängig. Das ist ein Fehler. Ne? Von was ist das es abhängig muss sein? Hier ist abhängig. Das geht nicht. So viel Deutsch weiß ich noch. Dass man die Jhanas erreicht. Von was ist es abhängig, dass man die Jhanas erreicht? Okay. Von vielen Sachen, aber wichtigste ist Achtsamkeit und Virya. Achtsamkeit ist die Ursache von Konzentration und Virya ist die Rüstung, Rüstung von Konzentration. Ohne Rüstung und ohne Ursache kein Jhana. In Visuddhimagga sehr schöne Geschichte. Ich erkläre, damit wir ein bisschen Spaß haben. Sonst wird es zu ernst. Heute ist nicht offiziell. Dann relaxieren wir und ich erzähle eine schöne Geschichte. In Visuddhimagga. Schöne Geschichte von Visuddhimagga. Drei Freunde wollen zusammen Festival, religiöse Festival feiern. Sagen wir zum Beispiel Saraswati, die Göttin von Weisheit, sie wollen feiern. In Indien wird sehr, sehr populär Saraswati. Dann, was machen sie? Drei Freunde gehen zu einem Garten, damit sie die Champaka-Blumen, wie sagt man Champaka, oder? Hier gibt es nicht in Europa. Sehr, riecht sehr schön, so lange Blumen. Weiße, lange Blumen. Champaka. Kann man nicht übersetzen. Hier gibt es nicht in Europa. In China gibt es viel. In Südchina, Taiwan. Sie hängen immer in Auto. Dann ganze Auto wird die Mädchen verkaufen auf diesen, wo die Autos warten, Kreuzungen. Und dann hängen sie das in Auto. Ganze Auto wird dann zum Tempel. Es riecht sehr, sehr schön. Und sie wollen diese Champaka flicken. Dann gehen sie im Garten und sehen sie, da gibt es so schöne Champaka-Baum mit so vielen Blumen. Dann ja, ein Freund will das, aber die Äste sind zu hoch. Er versucht, aber kommt nicht drauf. Dann der andere Freund sagt, ah ja, liebe Freund, ich bücke mich. Du steigst auf meinen Rücken und kannst du ruhig diese schöne Champaka. Unten ist ein Korb, flicke das, dann wir nehmen das in den Korb und verehren die Saraswati. Na prima, dicke dich, er steigt auf seinen Rücken, aber er ist unstabil. Dann der dritte Freund sagt, keine Sorgen, du, eine Hand auf meine Schulter, befestigte dich. Dann kannst du ruhig die Blumen flicken. Na prima. Dann er steigt auf den Rücken, befestigt sich auf Schulter und flickt die schönen Blumen. Und dann mit großem Lachen und mit viel Freude gehen sie die Göttin vor Weisheit zu verehren. Was ist das? Wer ist, der pflegt die schöne Blumen? Samadhi. Samadhi kann nicht die schöne Blumen zur Verehrung der Weisheit flicken, ohne dass sie auf Rücken von wen? Achtsamkeit steigt. Und Achtsamkeit wird nicht genügen. Achtsamkeit muss zusammen mit Rüstung von Samadhi sein, Was ist Virya? Nur dann wird man imstande, die schöne Kuchen backen, die wie sagt man? Almond, Mandelkuchen, dann noch Strudel mit Sahne, auch türkische Pistachio-Kuchen, sehr prima, Honigkuchen, alles kann man backen. Ausrüstung ist, damit das bessere Wort. Ausrüstung, nicht Rüstung. Ausrüstung, ja. Ausrüstung. Sambhara. Ausrüstung. Also Samadhi kann nicht existieren ohne Ausrüstung und ohne Ursache. Ursache ist Sati und Ausrüstung ist Virya. Wenn die da sind, dann kann Samadhi die schönen Blumen erreichen. Und dann einfach prima. Mein Verständnis war, Rüstung ist immer, also so wie Panzer. Nein, nein, nein. Rüstung ist Equipment. Rüstung. Ausrüstung. Nicht Panzer. Nicht Panzer. Ohne Ausrüstung. Und ohne Ursache gibt es nichts. Diese Geschichte finden Sie am Ende von Samadhi-Kapitel in Visuddhimagga. Sehr schöne Geschichte. Aber das Spezifische an Samadhi ist die Einspitzigkeit. Samadhi hat sehr breite Bedeutung. Samadhi heißt nichts. Ohne, nach der Theravada-Lehre, ohne Samadhi kein Geist. Samadhi ist das, was die anderen Geistesfaktoren zusammenhält. Sogar unheilsame Geist braucht diese zentrifugale Kraft. Ohne die Funktion von Samadhi ist Sampindana nach Abhidhamma. Sampindana ist, wir essen mit den Händen in Sri Lanka, Burma und so. Nicht so wie hier mit Löffel, mit den Händen. Dann wir nehmen Reis und Curry und tun das zusammen. Deswegen gehen wir Pindapata. Die geben uns Pindas in die Schale. In Thailand geben sie immer Plastik-Titen. Sonst wie, wenn man das nicht zusammenhält, wie wird man das geben und wie wird man das essen? Genauso, wenn nicht diese zentrifugale Kraft im Geiste anwesend ist, das zerstreut sich, so wie Reis wird man, ohne dass man das zusammentut, wird man nicht essen können. Bindemittel. Jetzt aber in unheilsamen Geist, diese Bindemittel ist nicht stark. Aber es muss da sein, damit Geist erzeugt wird. Wenn es nicht da ist, dann zerstreuen sich die Geistfaktoren, sind wie Inhalt des Geistes, zerstreut sich und kein Inhalt. Aber in heilsamen Geist, je stärker heilsamer Geist, desto stärker wird diese Bindekraft, indem es Pamoka wird. Es wird der Führer, der große Führer von allen anderen Geistesfaktoren. In diesem Sinne dann, der Geist wird sehr kräftig. Das, wenn diese Kraft wird nicht Führer, der Geist ist, was immer der Geist macht, wird immer sehr schwach. Wenn man lernt, wird man sehr mühsam lernen müssen. Wenn man arbeitet, wird man immer sehr mühsam arbeiten, indem man an andere Sachen denkt. Solange man nicht in alten Indien diese Samadhi war Hauptinhalt von Erziehung. Man musste immer auswendig lernen, damit man kultiviert diese Zentrierung. Zentrierungskraft. Leider unsere moderne Gesellschaft, wir sind mehr und mehr verwirrt, indem wir diese Qualität des Geistes nicht kultivieren. In der alten Gesellschaften, sogar in der Zeit von unseren Großahnen, es gab Leute, die auswendig Bibel kennen. Das war nicht so ungewöhnlich. Heute finden Sie einen, der Neuen Testament oder sogar Alten Testament oder in Nahen Osten gibt es Leute, die ganze Koran kennen auswendig. Sie brauchen kein Buch, sie können das rezitieren. Und wenn man so solchen Geist hat, dann Samadhi zu üben ist ein Spiegel, ein Kinderspielzeug. Als ich in Indien wohnte, ich habe einen klein bisschen, weil er war sehr undiszipliniert, ich habe ein klein bisschen Sanskrit-Grammatik bei einem Sadhu gelernt. In Nalanda. Der saß unter dem Baum und er konnte rezitieren ganze Nacht, braucht kein Buch, die Sanskrit-Grammatik. Er hat alles von Anfang bis Ende, von Ende bis Anfang, diese Ashtadhyayi, das sind wie Computer, Pali, Sanskrit, Grammatik ist wie Computersprache. Alle diese. Das kann er auswendig zusammen mit den Kommentaren. Er sitzt unter dem Baum, konzentriert sich und rezitiert ganze Nacht ohne Unterbrechung. Kein Problem. So waren die frühere Generationen haben Erziehung geübt. Jetzt hat sich alles geändert schon. Jetzt gibt es Computer. Deswegen die neue Generation, diese Generation, wir sind ein klein bisschen älter, wir haben noch viele verschiedene Gedichte auswendig lernen müssen. Heutzutage in Tschechien, diese Jungen, die können nicht mal rezitieren, so ein Gedicht, nicht mal ein Gedicht, ein kleines Gedicht mal, sie können nicht rezitieren, nichts. Ich weiß nicht, wie ist es in Deutschland, aber wahrscheinlich auch ähnlich. Na okay, dann wir haben, was wir antworten konnten, haben wir geantwortet. Was wir nicht geantworten, nein, es bleibt nur sehr wenig. Aber Was wir machen konnten, haben wir gemacht. Was wir nicht machen konnten, machen wir nächste Mal. In 2 Jahren. Okay. Sound.